Prüfungsbeispiel 3. Zivilcourage. Meine Damen und Herren, der heutige Vortrag handelt von Zivilcourage. Ich will Ihnen zunächst eine Definition des Begriffs vorstellen. Im zweiten und dritten Teil wird es um die unterschiedlichen Voraussetzungen für Zivilcourage gehen. Im Mittelpunkt des letzten Teils steht dann die Frage, wie man Zivilcourage im sozialen Alltag fördern kann. Schauen wir uns also zunächst den Begriff etwas genauer an. Der Begriff wird zumeist auf das alltägliche soziale Geschehen bezogen. Man spricht deshalb auch von sozialem Mut. Ein Beispiel. In der U-Bahn versucht ein älterer Mann, Jugendliche am Einkratzen von Graffiti in die Scheiben zu hindern. Die Jugendlichen reagieren bedrohlich aggressiv. Ein Fahrgast mischt sich energisch zugunsten des älteren Mannes ein. Er handelt sozial mutig und übrigens mit Erfolg. Die Jugendlichen weichen dem Widerstand und ziehen sich zurück. Soweit das Beispiel. Sozialwissenschaftler bemühen sich um eine präzise Definition. Sie verstehen unter Zivilcourage eine Art prosozialen Handelns in bestimmten Situationen. Diese Situationen sind im Wesentlichen durch 5 Merkmale charakterisiert. Erstens, es ist etwas geschehen, das eine Person als ungerecht empfindet oder als Verletzung eines anderen Wertes. Zweitens, daraus resultiert ein Konflikt mit anderen. Drittens, die betroffene Person muss reagieren. Viertens, die Macht ist ungleich verteilt, und zwar zum Nachteil dessen, der mutig handeln will. Fünftens, diese mutige Person geht also ein Risiko ein. Das heißt, der Erfolg ihres zivilcouragierten Handelns ist unsicher und sie muss eher Nachteile befürchten. Meine Damen und Herren, wie gesagt, Zivilcourage ist im sozialen Alltag gefordert. Wenn ich recht sehe, wächst dagegen in unserer Gesellschaft die Tendenz zum Rückzug. Nur nicht auffallen, nur nicht in Schwierigkeiten geraten. Da werden zum Beispiel Ausländer von Rechtsradikalen überfallen und geschlagen. Passanten greifen nicht ein. Warum ist das so? Warum handeln bestimmte Menschen in vergleichbaren Situationen mit Zivilcourage, andere aber nicht? Wir kommen damit zur Psychologie der Zivilcourage. Die Psychologen fragen nach den Bedingungen für die Entwicklung von Zivilcourage. So müssen offenbar 2 Motive zusammenwirken. Zum einen das soziale Interesse und zum anderen der Mut. Wer seinen Mut nur für sich selbst einsetzt, wird vielleicht ein erfolgreicher Unternehmer, ein Abenteurer oder Künstler, der immer nur seinen eigenen Weg geht. Doch Zivilcourage bedeutet Mut im Dienst einer sozialen Gruppe. Mut und soziales Interesse. Wie bilden sich solche Motive in der seelischen Entwicklung? Sie hängen mit dem Selbstwertgefühl zusammen, erklären uns die Psychologen. Wer selbstsicher ist, handelt eher nach den eigenen Vorstellungen, nach dem eigenen Urteil. Er muss sich nicht unbedingt an der Mehrheit orientieren, um sicher zu sein. Dieses Selbstwertgefühl bildet sich sehr früh heraus. Das macht deutlich, dass eine wesentliche Voraussetzung für Zivilcourage bereits in frühester Kindheit entstehen muss. Kleine Kinder sind nicht immer nur lieb, sondern bisweilen auch aggressiv. Für die Entwicklung der Zivilcourage, so die Psychologen, ist nun besonders wichtig, wie Eltern mit dieser kindlichen Aggression umgehen. Starke Eltern werden diese Aggression nicht einfach nur als böse begreifen. Sie werden diese Aggression nur dort eingrenzen, wo sie wirklich gefährlich wird. Schwache Eltern dagegen sind oft sehr schnell bereit, dem Kind Schuldgefühle einzureden. Aggressive Gefühle werden als Ausdruck eines schlechten Charakters angesehen. Dieses Verhalten führt zu extrem angepassten Persönlichkeiten, die wenig Selbstbewusstsein haben. So viel zur Psychologie der Zivilcourage. Es ist deutlich geworden, dass Zivilcourage kein einfaches Merkmal einer Persönlichkeit ist. Zivilcourage ist vielmehr ein hochkomplexes Phänomen, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Einer dieser Faktoren ist die soziale Kompetenz. In der Wissenschaft ist man sich einig, dass soziale Kompetenz eine elementare Voraussetzung ist. Davon soll nun die Rede sein. Soziale Kompetenz bedeutet im heutigen Verständnis die Fähigkeit, verantwortungsbewusst zu handeln, und zwar in dem Sinne, dass man sich für die eigenen Bedürfnisse und Rechte einsetzt, ohne damit die Rechte anderer Menschen einzuschränken. Das heißt, eine Person, die über soziale Kompetenz verfügt, wird so handeln, dass nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch die Interessen der anderen beachtet werden. Die soziale Kompetenz setzt sich aus einer Vielzahl von Teilkompetenzen zusammen. Zwei dieser Teilkompetenzen sollen hier kurz erläutert werden. Da wäre zunächst die Konfliktfähigkeit. Das ist die Fähigkeit, bei Konflikten angemessen und flexibel zu reagieren. Wenn es zum Beispiel ein Problem mit dem Vorgesetzten gibt, wäre es keine Lösung, dem Chef auszuweichen. Ebenso wenig hilfreich wäre es, aggressiv die Konfrontation zu suchen. Konfliktfähig sein, das heißt, in einer solchen Konfliktsituation zum richtigen Zeitpunkt ein klärendes Gespräch führen und, ganz wichtig, dabei den richtigen Ton treffen. Damit sind wir bei der zweiten Teilkompetenz, der Kommunikationsfähigkeit. Wie Sie wissen, vollzieht sich Kommunikation immer zwischen einem Sprecher und einem Hörer. Kommunikationsfähig ist, wer als Sprecher seine Interessen und Wünsche eindeutig mitteilen kann. Ebenso wichtig ist, dass man als Hörer genau zuhört und gegebenenfalls Fragen stellt, um die Wünsche und Gefühle des Senders besser verstehen zu können. Meine Damen und Herren, wie kann man aber nun soziale Kompetenz und damit eben auch Zivilcourage in Alltag von Beruf, Ausbildung und Freizeit fördern? Lassen Sie mich abschließend dazu einige Bemerkungen machen. Zwei elementare Maßnahmen zur Förderung von Zivilcourage scheinen mir besonders notwendig. Erstens, die Schaffung eines gesellschaftlichen Klimas, das sozialen Mut nachhaltig fördert. Nur wenn eine Gesellschaft Zivilcourage anerkennt und unterstützt, kann sie sich in ihr verbreiten. So müssten zum Beispiel der mutige Einsatz für andere und das Eintreten für Gerechtigkeit schon im Elternhaus und in der Schule, genauso aber später am Arbeitsplatz, viel positiver bewertet werden als bisher. Nicht weniger wichtig ist, zweitens, die Veränderung von Strukturen, die ein Gefühl von Machtlosigkeit und Angst erzeugen. Gemeint ist damit, dass es Machtstrukturen gibt, die erkennbar und kontrollierbar sein sollten. Zivilcourage, so mein abschließendes Fazit, kann man lernen. Die Frage ist nur, ob das unsere Gesellschaft überhaupt will.